Frei gewordene Achsenstrahlen, die Höhenstrahlen. Wo sich freie Elektronen bilden, wird der zur Spirale gehörende und von einem Himmelskörper oder einer Kugel stammende Achsenstrahl entblößt. Der Achsenstrahl wandert nun selbstständig in der einmal innegehabten Richtung weiter. Der entblößte Spiralachsenstrahl zieht entweder schon im luftleeren magnetischen Mantel der Erde ein Elektron an und bildet so das Wasserstoffatom oder mit mehreren Elektronen und unter Vereinigung mit anderen Achsenstrahlen auch andere Atome. Oder er bindet sich in der atmosphärischen Schicht mit freien Atomen und anderen freien Achsenstrahlen oder die Spiralachse gelangt unverbunden als Höhenstrahl bis in die Erde hinein, um sich schließlich hier irgendwie zu binden oder die Erde zu durchwandern. Immer wird die Spiralachse das Bestreben haben, bis zu den natürlichen, durch seine Herkunft bedingten Atombildungspunkten vorzudringen. Daher rührt auch die starke Durchschlagskraft der Höhenstrahlen. Dem Achsenstrahl eigen ist im Grunde die einmal eingenommene Richtung. Aber die Richtung kann durch seitlichen Angriff anderer starker Einflüsse verändert werden. Freie Achsenstrahlen können ebenfalls so beeinflusst werden, dass sie, besonders innerhalb der Atmosphäre eines Planeten angekommen, sich zu kurzen Spiralen umformen. Der Achsenstrahl einer Spirale besteht, ob noch innerhalb seiner Spirale oder frei geworden, immer aus einem unterbrochenen Strahl, dessen einzelne Teile sich in ihrer Länge verändern können, besonders in größerer Entfernung vom aussendenden Himmelskörper. Achsenstrahlteile und Spiralgang stehen immer im Verhältnis zueinander. Freie Atombildung in der Atmosphäre. In der Atmosphäre der Erde oder eines anderen Planeten können Atombildungen auch auf dem Wege vorkommen, dass sich Erdstrahlen oder Strahlen, die von Lebewesen oder Gegenständen abwandern, mit freien Elektronen vereinigen. Ebenso können aus der Erde oder von gewissen Lebewesen, dort wo örtlich immer dieselbe Strahlrichtung vom Orte aus herrscht, zum Beispiel bei körperlichen Neubildungen, oder von Gegenständen Strahlen ausgehen, die Atombildung an ihrem Verlauf begünstigen. Die erreichte Atombildung wird immer abhängig sein von der Stärke und Art, in der diese Strahlen polarisiert werden. Weitere Aufschlüsse zu diesem Gebiet werden in den folgenden Bänden der Marby-Runen-Bücherei gebracht. Schlussbetrachtung zu vorstehendem Entwurf einer umfassenden Strahlungswissenschaft. Letzten Endes ist jede Strahlung und jede Welle ja nur die Art, in der sich der verstofflichte und unverstofflichte Raum empfinden und die Art, in der beide, je nach ihrem Zustande, ihrer Abgrenzung und ihrer gegenseitigen Entfernung, aufeinander wirken. Was von einem Himmelskörper abstrahlt, ist ja nicht Kraft, sondern die Art, in der im Raum rund um dieser Himmelskörper empfunden wird. Aus Empfinden ist also alles geworden, was Kraft ist, was Stoff wird und wurde. Genauso wie in uns eine Empfindung Abwehr oder Zuneigung, Sympathie oder Antipathie auslöst, genauso wie auf uns und in uns unsere Empfindung der Dinge rundum jeweils ein Echo hervorruft, genauso ist es auch in der Welt der unbelebten Dinge. Aber wir werden genötigt sein, letzteren Begriff fallen zu lassen. Ein eingehendes Durchdenken des Entstehens der Materie aus dem gegenseitigen Empfinden der Weltenräume, deren erster Zustand vor dem Beginn des Entstehens der Himmelskörper ein Strömen, ein Ruhen gewesen sein muss, führt uns nicht nur zu der Anerkennung dessen, was wir als Weltenseele, Planetenseele, Menschenseele, Tierseele, Pflanzenseele und so weiter bezeichnen, sondern auch zum Erkennen des Wesens der Seele überhaupt. Dieses Letztere schreibe ich für diejenigen, die so weit entwickelt sind, dass sie es vermögen, große Erkenntnisse, die volkstümlich geformt wurden, klar zu erfassen. Die noch nicht verstehen können, mögen vorläufig den Gedanken beiseite legen, er wird reifen und eines Tages sich erschließen. Unsere Nutzanwendung aus den Ergebnissen der Strahlungswissenschaft. Dass das Empfinden die Urquelle der Entstehung der Kraft und des Stoffes ist, beweisen uns die Ergebnisse der Strahlungswissenschaft, wenn wir sie richtig zu deuten wissen. Die Art, in der sich der verstofflichte und unverstofflichte Raum empfinden, führt zur Bildung der Geschehnisse sowie des Stoffes und zur entsprechenden Gestaltung. Da wir selbst einen stofflichen Körper haben, sind wir damit, ob bewusst oder unbewusst unserer Fähigkeiten, Hervorrufer und Schöpfer neuer Strömungen und neuer Kräfte, die irgendwie Ereignisse und Stoffbildung und Gestaltung um uns hervorrufen. Damit wird die Art und Weise und Höhe, in der wir unseren Körper ertüchtigen, bei Erzielung starker Empfindungsfähigkeit und die Richtung, in der wir die gesteigerte Strahlung verwenden, maßgebend für unser Schicksal und das Gedeihen unserer Umgebung und unserer Nachkommen. Ausgangspunkt aller von uns in Bewegung gesetzten Kräfte ist unsere Empfindung. Unsere Empfindung ist eine Eigenschaft ebenfalls eines Spannungsfeldes. Dieses vor unserer Geburt schon gebildete Spannungsfeld hat kosmischen Ursprung und schuf auch unseren Körper, wie es ihn auch zum Wachstum, zum Ausreifen und zur Klärung bringt. Bruchstückartige Kenntnisse über dieses Spannungsfeld haben sich aus der Glanzzeit unserer Vorfahren bis in die heutige Zeit gerettet. Die Kirche nennt dieses Spannungsfeld Seele und gibt an, dafür sorgen zu wollen. Notwendig ist, um den Menschen zum Ebenbild Gottes zu machen, eine Harmonisierung des Spannungsfeldes und dessen größte Kraftentfaltung. Das ist nur möglich, wenn Furchtgedanken, die immer Disharmonie und Schwächung hervorrufen müssen, vermieden werden. Disharmonische Spannungsfelder verzehren sich in sich selbst. Schwache Spannungsfelder werden von anderen Spannungsfeldern aufgesogen. Das sollte eine wahre Kirche wissen und eine wahre Kirche würde danach handeln. Wer Furchtgedanken, auch wenn er sie religiös oder wissenschaftlich nennt, verbreitet, ist ein Seelenmörder. Wer verhindert, dass das Spannungsfeld eines anderen sich kräftigt und zur vollen, klaren Auswirkung kommt, dabei aber im Gegenteil bemüht ist, es zu schwächen, der stellt sich dem Allschöpfer in den Weg. Denn der Mensch ist, dafür ist sein körperlich, organisch und seelisch am feinsten ausgebildeter Leib der Beweis, dasjenige Wesen, das nach der Weltordnung der Stellvertreter Allvaters ist und sein bestes Werkzeug nach unumstößlichen Gesetzen. Feines, klares Empfinden auf natürlicher Grundlage, ein scharfes, offenes Denken und ein auf das Gute, Förderliche, Entwickelnde eingestellter, starker Wille sind die Grundlagen nicht nur dieses Lebens, sondern auch des ewigen Lebens. Schritt um Schritt ist also das Empfinden zu klären, die Erfahrung zu sichten, das Wissen zu prüfen, das Ziel zu fassen und der Wille zu kräftigen. Alle diese Erfordernisse aber fasst eine Kunde zusammen, die Runenkunde in der angewandten Runenübung. Die Schulung in denjenigen Empfindungen, Gedanken, Körperstellungen, Wortaussprechungen, Bewegungen und Willensaussendungen, die die Runenkunde uns erschließt in der Runenübung, in der Runengymnastik, ist nicht nur ein Weg, sondern der Weg, der unsere ganze tägliche Arbeit, sei es wo es sei, durchzieht und segnet und auch die tägliche heilige Aufgabe, die uns und durch uns Gottes Schöpferwerk krönt. Aus Empfinden, Denken und Wollen zur Kraft und angewandt in der Runengymnastik zur Auswirkung und Gestaltung, so bauen wir nicht nur in Gottes Namen, sondern auch in seinem Willen, als Werkzeug zwar, aber als wissendes Werkzeug. Und dieses Wissen ist das höchste Glück, das je dem Menschen werden kann.